kalt dein Blick. So stehst du an irgendeiner Straßenecke. Das Schlimmste ist vorbei, doch du hörst noch ihre Keife. Nazi-Verrecke, 20 Mann gegen einen, doch du bist nicht weggelaufen. Die Menschen drumherum lachten nur laut und amüsierten sich über deinen Elendshaufen. Schüren wirklich nur wir den Hass. Den Schuldigen zu finden ist immer ganz einfach. Macht es euch eigentlich Spaß? Wir sind hart und unbequem, das wissen wir genau. Doch in unserer Brust steckt auch ein Herz, auch für alle Wachmann und Sau. Und nimm nicht alles hin, das Unrecht wird besiegt. Sind die Zeiten noch so hart, und der Anfang ganz unternehmt. Halt den durch, lass dich wegbeugen, von ihren Lügen und ihren Zorn. Geh deinen Weg, wie du es bist, denn ein Sieger bist du. Freunde ließen dich im Stich, doch sie waren es nicht wert. In 15 Jahren konnte man auch nicht unterscheiden, was richtig und was verkehrt. Langsam läppert sich die Zeit, ohne dass man es merkt. Es war alles wunderschön. Ein Schuh auf alles, was uns heilig ist. Wir werden den Weg weitergehen. Steh auf und nimm nicht alles hin, das Unrecht wird besiegt. Sind die Zeiten auch noch so hart, der Anfang ganz unterliegt. Halte durch, lass dich nicht beugen, ihre Lügen und ihre Zorn. Geh deinen Weg, wie du eben bist, denn ein Sieger bist du. Auf unserer Seite ist, lassen wir uns niemals besiegen.